Book 2 29 29 29 Di restoran 1 Im Restaurant 1 Im Restaurant 1 Apa meja ini tidak ada yang menempati? Ist der Tisch frei? Ist der Tisch frei? Maaf, saya ingin daftar makanan. Ich möchte bitte die Speisekarte. Ich möchte bitte die Speisekarte. Apa yang dapat Anda sarankan? Was können Sie empfehlen? Was können Sie empfehlen? Saya ingin sekali bir. Ich hätte gern ein Bier. Ich hätte gern ein Bier. Saya ingin sekali air mineral. Ich hätte gern ein Mineralwasser. Ich hätte gern ein Mineralwasser. Saya ingin sekali sari buah jeruk. Ich hätte gern einen Orangensaft. Ich hätte gern einen Orangensaft. Saya ingin kopi. Ich hätte gern einen Kaffee. Ich hätte gern einen Kaffee. Saya ingin kopi dengan susu. Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch. Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch. Tolong dengan gula. Mit Zucker bitte. Mit Zucker bitte. Saya ingin teh. Ich möchte einen Tee. Ich möchte einen Tee. Saya ingin teh dengan jeruk sitrun. Ich möchte einen Tee mit Zitrone. Ich möchte einen Tee mit Zitrone. Saya ingin teh dengan susu. Ich möchte einen Tee mit Milch. Ich möchte einen Tee mit Milch. Anda punya rokok? Haben Sie Zigaretten? Haben Sie Zigaretten? Anda punya asbak? Haben Sie einen Aschenbecher? Haben Sie einen Aschenbecher? Anda punya korek api? Haben Sie Feuer? Haben Sie Feuer? Saya tidak dapat garpu. Mir fehlt eine Gabel. Mir fehlt eine Gabel. Saya tidak dapat pisau. Mir fehlt ein Messer. Mir fehlt ein Messer. Saya tidak dapat sendok. Mir fehlt ein Löffel. Mir fehlt ein Löffel.